Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der Offenbarung, Kapitel 22, Vers 12 bis 13. Siehe, ich komme bald, um mein Lohn mit mir, um allen zu vergelten, was sie getan haben. Ich bin das Alpha und das Omega, das Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Gott segne dieses Wort. Belohnung. In diesem Bibelabschnitt hier, diese Bibelversen aus der Offenbarung, lernen wir mehr über Belohnung und Gottes Belohnung, ja, und die Jesus Christus Belohnung. Und wenn wir Jesus lesen, verstehen wir, dass es hier darum geht, um den jüngsten Tag, wenn Jesus Christus das zweite und letzte Mal wiederkehrt, am jüngsten Tag. Wann das ist, wissen wir nicht. Und Jesus Christus spielt keine Favoriten, also hat keine Favoriten. Wenn es jetzt um Belohnung geht, dann ist das etwas, was wir nicht, wo wir nicht, ja, das ist nicht unser Hauptaugenmerk, ja. Also wir wollen nicht zum Beispiel gute Taten tun, damit Gott uns mehr liebt oder was auch immer, dass Gott, wenn ich das tue, dann tut Gott das. Das ist falsch. Ja, das ist nicht, was die Bibel uns sagt. Wir wollen eben verstehen, dass Jesus am jüngsten Tag eben Belohnung hat, aber das ist nicht unser Ziel, das ist nicht unser Augenmerk. Warum nicht? Denn die größte Belohnung, die wir haben können, hier in unserem irdischen Dasein und als Menschen, ist, dass wir Jesus Christus in unseren Herzen haben und in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen. Von Jesus Herz zu unserem Herz. Ja? Jesus Christus, das ist die größte Belohnung, die wir haben können. Und hier ist es eben so, dass Jesus uns sagt, dass er bald kommen wird, ja, und den Lohn mit sich bringen wird. Und wir tun gut daran, lest mal durch, Kapitel 21 und 22 durchzulesen und zu verstehen, was das eben bedeutet, in der Offenbarung am jüngsten Tag, was da Gott uns nicht nur verspricht, sondern hier auch ankündigt. Und das soll uns Mut machen, ja, dass da, nicht, dass wir da irgendwie Angst haben oder Furcht haben, nein, ganz im Gegenteil, das macht uns Mut und spornt uns an, in der Bibel zu bleiben und Gottes Wort zu lesen und in unserer persönlichen Beziehung zu wachsen und Gottes Willen zu tun. Ja, und wir können das nur tun, wir können Gottes Willen nur tun, wenn wir tagtäglich in der Bibel sind, Gottes lebendigen Wort. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus Christus ist ja der Weg. Ja? Ne? Und er ist der einzige Weg. Wie gesagt, er ist auferstanden. Und Gott hat eben dann bestätigt, dass sein Tod, was er am Kreuz getan hat, ein für alle Mal bestätigt ist. Und dass er Jesus Christus, also Sünde, Tod und Teufel und alles Böse besiegt hat, ein für alle Mal. Bis zum jüngsten Tag haben wir aber eben, oder bis zum Ende unseres Lebens, haben wir natürlich immer noch mit dem Bösen zu tun, mit dem Satan, der ist immer noch aktiv, da im Hintergrund, in den Herzen der Menschen. Und da müssen wir ganz vorsichtig und wachsam sein, dass wir uns da nicht täuschen lassen, ja, durch andere Menschen oder uns auch selber täuschen, dass er nicht da ist. Nein, er ist noch da und ist noch aktiv, wird aber eben hier am letzten Tag dann nicht mehr da sein. Lies mal durch, was da alles noch passiert in der Offenbarung. Ist so viel gegeben, aber wo es darauf ankommt, ist zu verstehen, dass Jesus Christus allen Menschen vergelten wird, was sie getan wird. Ob das nun gut war oder böse. Ja, das ist unsere Einladung, zu Christus zu kommen und ihm zu vertrauen. Darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für den Bibeltext aus der Offenbarung, was du uns sagst über unsere Belohnung, die Vergeltung, den Lohn, den du bringst, und hilf uns zu verstehen, dass unser Hauptaugenmerk nicht auf irgendwas ist, was wir nicht wahrnehmen können, sondern das, was wir wahrnehmen können. Und das ist unsere persönliche Beziehung mit dir. Das ist die größte Belohnung, die wir haben können als Menschen, um in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Es gibt keine größere Belohnung. Und wir danken dir, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir tagtäglich in deinem Wort leben können und lernen können und du unsere Herzen uns hilfst, in unsere Herzen von deinem Herz zu unserem Herz zu wachsen. Und wir sind dankbar für dieses Geschenk. Das ist die größte Belohnung, dass wir dich in unseren Herzen leben und wirken lassen. Und darauf kommt es an. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.